Erster erbaute den Altar für Brandopfer aus Akazienholz. Er war quadratisch und 3 Ellen hoch. Zweiter machte 4 Hörner an die Ecken. Er überzog den Altar mit Kupfer. Dritter machte alle Werkzeuge aus Kupfer. Das waren Töpfe, Schaufeln, Becken und Gabeln. Vierter machte ein Gitter aus Kupfer für den Altar. Es war unter dem Rand. Fünfter machte 4 Ringe aus Kupfer für die Ecken. Dort kamen die Stangen hinein. Sechster machte die Stangen aus Akazienholz. Er überzog sie mit Kupfer. Siebter steckte die Stangen durch die Ringe. So konnte man den Altar tragen. Er war hohl. Achter machte das Becken aus Kupfer. Er nahm dafür die Spiegel der Frauen am Eingang. Neunter baute den Vorhof. Auf der Südseite waren Vorhänge aus feinem Leinen. Zehnter gab 20 Säulen mit Füßen aus Kupfer. Die Haken und Ringe waren aus Silber. Elfter auf der Westseite waren die Vorhänge 50 Ellen lang. Es gab 10 Säulen. Zwölfter auf der Ostseite war der Vorhof auch 50 Ellen breit. Dreizehnter auf der einen Seite vom Eingang waren Vorhänge. Sie waren 15 Ellen lang. Vierzehnter auf der anderen Seite waren auch Vorhänge. Sie waren 15 Ellen lang. Fünfzehnter auch auf der anderen Seite waren Vorhänge. Sie waren 15 Ellen lang. Sechzehnter alle Vorhänge um den Vorhof waren aus feinem Leinen. Siebzehnter die Füße der Säulen waren aus Kupfer. Die Haken und Ringe waren aus Silber. Achtzehnter der Vorhang für das Tor war bunt. Er war 20 Ellen lang. Neunzehnter es gab 4 Säulen mit Füßen aus Kupfer. Die Haken und Ringe waren aus Silber. Zwanzigster alle Nägel für das Zelt und den Vorhof waren aus Kupfer. 21. Das ist die Liste der Kosten für das Zelt. Die Leviten schrieben alles auf. 22. Bezalel baute alles so, wie Gottes Mose befohlen hatte. 23. Oholiab half ihm dabei. Er war ein guter Handwerker und konnte weben. 24. Das Gold für das Heiligtum wog 29 Talente und 730 Schekel. 25. Das Silber von der Gemeinde wog 100 Talente und 1775 Schekel. 26. Jedermann zahlte ein halbes Silberstück. Es waren 603.550 Männer. 27. Aus dem Silber machten sie die Füße für das Heiligtum. 1 Talent für jeden Fuß. 28. Aus dem restlichen Silber machten sie Haken und Ringe für die Säulen. 29. Das Kupfer wog 70 Talente und 2400 Schekel. 30. Daraus machten sie die Füße für den Eingang und den Altar. 31. Sie machten auch die Füße für den Vorhof und alle Nägel daraus.